Sie hören einen Vortrag von Jörg Kronauer zum Thema Was ist Anti-Antifa? Vorgetragen in der Herbstreihe 2012 der Jugendinitiative gegen Rassismus und Antisemitismus, der DGB-Jugend Regensburg und im Kurt-Eisner-Verein. Ich denke, bei diesem ganzen Bereich Anti-Antifa macht es Sinn, sich den mal politisch ein bisschen näher anzuschauen und mal zu schauen, in welchem Kontext das Ganze steht. Man kann ja den Eindruck haben, das sind jetzt im Fall von Fürth zum Beispiel oder im Fall von dem Kollegen, den es da getroffen hat, einfach irgendwelche Rechten, teilweise irgendwelche Nazis halt, die sich auf den Fuß getreten fühlen und die dann zurückschlagen sozusagen, die also eben gegen die Antifa vorgehen, weil die Antifa sie eben da also ihre Politik eben stören will und die deswegen eben Anti-Antifa machen, so in diesem simplen Sinne. Tatsache ist, dass hinter dem Begriff Anti-Antifa viel mehr steckt. Einmal historisch gesehen, denn das Ganze ist uralt, das ist überhaupt nicht neu, sondern Anti-Antifa gibt es so lange, wie es eine extreme Rechte gibt, genau genommen. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, dass Anti-Antifa auch was ist, was für unterschiedliche Facetten der deutschen Rechten unterschiedliche strategische Funktionen hat. Also das hat einen ganz konkreten Sinn in der politischen Praxis. Und diese beiden Facetten, die möchte ich jetzt an verschiedenen Beispielen aufdröseln. Erstmal würde ich denken, dass Anti-Antifa, wenn man es sich genau anschaut, also das Vorgehen, auch eben teilweise körperlich gewalttätige Vorgehen von Rechten gegen Antifas, auch sonstige Linke, die sich gegen die Nazis wenden, bis hin zu Morden, dass das was ist, was mit dem Begriff Anti-Antifa eigentlich ein bisschen zu kurz beschrieben ist. Im Prinzip gibt es ein gewalttätiges Vorgehen von Nazis gegen die Linke, eben solange es Nazis gibt. Es richtet sich aber durchaus auch gegen die Linke als solche. Also die Linke, die als praktisch Systemgegner erkannt wird, auch als Gegner des eigenen politischen Systems, was eben Nazis sich vorstellen und gegen die eben die Nazis auch deswegen ganz generell vorgehen. Über die konkrete Betroffenheit von antifaschistischen Aktionen und dem Wunsch, da zurückschlagen zu wollen, hinaus. Wenn man sich das so anschaut, dann findet man tatsächlich schon in der Weimarer Republik eine gewisse Form von Anti-Antifa, also einfach brutale Gewalttaten von Nazis gegen alle, die sich ihnen in den Weg gestellt haben. Das waren damals zu einem guten Teil Kommunisten und Kommunistinnen, auch Sozialdemokraten, Sozialdemokratinnen, die dafür von Nazis sehr häufig was auf die Rübe gekriegt haben. Es ist nicht nur in Deutschland so gewesen, es gibt genau dieselben Geschichten, beispielsweise aus Italien, wo Faschisten, italienische Faschisten halt teilweise halbe Straßenzüge überfallen haben von ihren Gegnern und Gegnerinnen. Ja, das Ganze taucht auch sofort in der Bundesrepublik dann wieder auf, sobald eine extreme Rechte wieder auftaucht. Eigentlich vom ersten Zeitpunkt an, wo die extreme Rechte sich neu zu formieren beginnt, gibt es auch sowas wie Anti-Antifa. Und das ist auch ganz interessant, direkt von den ersten Momenten des Vorgehens der extremen Rechten gegen antifaschistische Kräfte, vom ersten Moment an sieht man, wie das mit staatlichen Interessen verflochten ist. Ich möchte es an einem Beispiel konkret machen. Dieses Beispiel betrifft eine Organisation, die heute weitgehend vergessen ist, nämlich den Bund Deutscher Jugend, den es von 1950 bis 1953 gab. Der Bund Deutsche Jugend, hier seht ihr vier Chefs von dieser Organisation, vier Anführer. Links oben, das ist derjenige, der den ganzen Laden geleitet hat, nämlich Paul Lüth. Dieser Bund Deutscher Jugend ist eigentlich gegründet worden als eine Jugendorganisation, die sich wenden sollte gegen die FDJ, gegen die Freie Deutsche Jugend, eine sozialistische Organisation, die es damals eben gab und die auch dadurch bekämpft werden sollte, dass ihr eine rechte Organisation entgegengestellt wurde. Mit der Idee, der BDJ soll halt die Jugendlichen abwerben, damit sie nicht zur FDJ gehen, ganz platt. Der BDJ ist von Anfang an von staatlichen Stellen finanziert worden. Er hat durchaus auch in der Bundesrepublik Unterstützung erfahren. Er hat aber auch und vor allem Unterstützung von den USA erfahren. Der Hintergrund war schlicht und einfach der, dass die USA damals ja wie der Westen insgesamt in der Systemkonfrontation gegen die Sowjetunion sich befanden und dass eben eben die USA dann auch alles praktisch gesammelt haben, was sich in Westeuropa gegen den Realsozialismus in Stellung bringen ließ. Konkret ist der Bund Deutscher Jugend als eine wirklich harte rechte Organisation dann unterstützt worden von der CIA, die da Gelder reingeschossen hat. Dieser Bund Deutscher Jugend, der, wie gesagt, vor allem Jugendliche gesammelt hat, um sie für eine rechte Politik zu gewinnen, und das war tatsächlich eine Politik, die man der extremen Rechten zuordnen kann, also nicht irgendwas Rechtskonservatives, sondern durchaus auch unter Aufgreifen alter Nazi-Traditionen. Dieser Bund Deutscher Jugend hat dann, und das ist 1952, 1953 öffentlich geworden, eine Unterabteilung gegründet. Diese Unterabteilung hieß Technischer Dienst, völlig unverfänglich, ne? Und dieser Technische Dienst hat aber tatsächlich was anderes gemacht. Dieser Technische Dienst hat in der Tat so eine Art Wehrsport betrieben, also eben Leute, Jugendliche ausgebildet an der Waffe, Jugendliche ausgebildet mit irgendwelchen Tätigkeiten, die für subversive Handlungen, also für die Durchführung von irgendwelchen Attentaten beispielsweise hilfreich sind, auch Schießübungen veranstaltet. Alles natürlich undercover, denn damals war ja sogar die Bundeswehr noch nicht zugelassen. Also die Bundesrepublik durfte nicht mal eine reguläre Armee haben, und so eine irreguläre Miliz, so muss man das, denke ich, nennen, diesen technischen Dienst, diese irreguläre Miliz musste natürlich strikt geheim gehalten werden. Die hat da Anfang der 50er Jahre operiert. Das strategische Ziel war es auch, und deswegen haben die eben auch praktisch das Schießen geübt oder andere subversive Tätigkeiten geübt, also zum Beispiel mit Funkgeräten hantieren, um im Untergrund leben zu können und sich trotzdem verständigen zu können oder auch Sprengstoff bedienen zu können, solche Geschichten. Das Ziel war es eben, zusätzlich zu der offiziellen Tätigkeit, Jugendliche für rechte Politik zu gewinnen, gleichzeitig sich vorzubereiten auf einen Fall, nämlich auf den Fall, dass es zu einem Krieg kommen sollte zwischen dem Westen und den realsozialistischen Staaten. Und für den Fall, dass dann eben die realsozialistischen Staaten militärisch vorrücken und die Bundesrepublik überrollen. Und in diesem Falle sollten diese Jugendlichen, die da an der Waffe ausgebildet werden, dann halt in den Untergrund gehen und praktisch als Guerillas kämpfen gegen den Realsozialismus. Das war so das strategische Ziel dieses Bundes Deutscher Jugend unter der Oberfläche, also das, was in diesem technischen Dienst da eben geheim betrieben worden ist. Und das hatte dann noch einen speziellen Kick. Die Leute haben nämlich gleichzeitig auch schwarze Listen aufgestellt. Und auf diesen Listen haben sie notiert, alle, die ihnen irgendwie links vorkamen und von denen sie vermutet haben, wenn die Sowjetunion oder die DDR oder wer auch immer einmarschiert und die Bundesrepublik überrollt und wenn dann hier praktisch ein sowjetisches System aufgebaut wird und alle Leute, von denen die vermutet haben, dass die dann mit den Sowjets zusammenarbeiten werden, die standen praktisch auf ihrer Liste. Das heißt, das war auch so eine Art Anti-Antifa-Liste, wo die extreme Rechte angefangen hat, ihre Gegner und Gegnerinnen zu notieren. Ein kleines Beispiel dafür ist jemand, der hat später auch darüber gesprochen, über diese Geschichten. Er heißt Dieter von Lahn. Der ist später erst bei der CDU aktiv gewesen, dann bei den Reps. Falls ihr euch noch an die erinnert, war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre die große Partei der extremen Rechten. Ja, und der hat Anfang der 50er Jahre eben für die CIA gearbeitet und ist in dieser Untergrundorganisation im Bund Deutscher Jugend drin gewesen und hat diese Listen miterstellt. Und der zum Beispiel sagt, er hat das Anfang der 90er Jahre dem Spiegel berichtet, der sagt, er war Bezirksleiter in Oldenburg-Bremen für diesen technischen Dienst des Bundes Deutscher Jugend, und er hat, also seine Liste sah so aus, dass er 200 Karteikarten hatte, und auf diesen 200 Karteikarten standen jeweils Personen drauf, und ein Beispiel hat er dann genannt. Da stand dann halt der Name. Als Beschreibung stand dann dabei: Halbjude, starker Edelbolschewist, vermutlich Freimaurer, befreundet mit Herrn S., der SPD-Mitglied ist. Zitat Ende. Also ne, von diesen Dingern hatte der 200. Dann, das waren Leute, und was mit diesen Leuten geschehen sollte für den Ernstfall. Darüber hat er sich ausgeschrieben, denn er konnte ja schlecht sagen, wir sollten die alle umlegen. Das ist natürlich der Verdacht, der da im Raum stand. Er hat dann gesagt, ja, man wollte die halt internieren, aber wie man die im Untergrund internieren will, ist auch nicht so ganz klar. Gut, das war praktisch die Geburtsstunde, wenn man so will, von Anti-Antifa-Techniken in der Bundesrepublik direkt Anfang der 50er Jahre. Und das Interessante ist dabei auch eben die Rolle des Staates dabei, in dem Fall auch die Rolle des US-amerikanischen Staates. Man kann da sehen, und das ist für diese Anti-Antifa-Aktivitäten immer eine Sache, die sich im Hinterkopf zu behalten lohnt. Man kann da sehen, wie aus dem staatlichen Interesse, aus dem Interesse eines westlich-kapitalistischen Staates, realsozialistische Systeme zu bekämpfen oder alles zu bekämpfen, was mit Kommunismus zu tun hat, wie da eine Zusammenarbeit herauskommt aus diesem Vorhaben, eine Zusammenarbeit mit der extremen Rechten, inklusive einer extremen Rechten, die dann auch tatsächlich bereit ist, militant gegen die Linke vorzugehen und sogar dann eben Listen zu erstellen, Listen, auf denen Linke notiert sind, um mit ihnen eben im Ernstfall irgendwas anstellen zu können. Sowas hat es eigentlich in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder gegeben. Ein zweites Beispiel ist in den 60er Jahren, und das hat mit dem Herrn hier zu tun, also er war nicht beteiligt, er war ein Opfer davon letztlich, Rudi Dutschke nämlich, eine der bekannten Figuren aus der Studierendenbewegung von 68, vor 68 natürlich, aber das, was als 68er Bewegung halt bezeichnet wird. Ja, Rudi Dutschke damals eine wichtige Figur im SDS, Sozialistischer Deutscher Studentenbund, also eine wichtige Organisation der 68er Bewegung. Rudi Dutschke ist ja bekanntermaßen am 11. April 1968 Opfer eines Attentats geworden. Er hat es knapp überlebt, allerdings mit Spätfolgen, an denen er einige Jahre später dann auch gestorben ist. Die Geschichte von diesem Attentat lautet eigentlich so, dass es in den 60er Jahren in Niedersachsen, in Peine, das ist irgendein Kaff in Niedersachsen, dass es da so eine Clique von Nazis gab. Und diese Clique von Nazis hat schießen wollen, und dann sind die in den örtlichen Schießverein gegangen, Schützenverein, und haben dann da Schießübungen veranstaltet. Und es stellte sich raus, in diesem Schießverein, da sind auch Polizisten dabei, die schießen da auch, und man hat sich getroffen, man kannte sich, man hat sich gut verstanden, und einige von den Nazis sind in ihrer Freizeit dann an die DDR-Grenze gefahren und haben einfach sinnlos rübergeballert oder die Grenzzäune abgerissen oder ähnlichen Unfug veranstaltet. Und also die örtlichen Polizisten haben das natürlich mitgekriegt, was da passiert, aber es war ja okay, ne? Also es ging ja gegen den Systemgegner sozusagen, von daher hat das niemanden groß gestört. Und es stellte sich auch im Nachhinein heraus, diese Nazis haben damals Listen angefertigt. Listen, auf denen alle möglichen Menschen standen, die sie überhaupt nicht mochten. Das waren vor allem eben Linke, das waren auch zu einem guten Teil Juden und Jüdinnen, die sie da notiert haben. Und ja, was mit diesen Listen so genau passiert ist, man weiß es nicht. Es hat sich später herausgestellt, dass in dieser Clique jemand drin war, der hieß Josef Bachmann. Der hat mit den Leuten da rumgeschossen in Peine, hat mit denen zusammen die Listen erstellt von Linken. Ja, und im April 1968 ist Josef Bachmann dann nach Berlin gefahren und hat den Rudi Dutschke abgeknallt. Dutschke hat es, wie gesagt, knapp überlebt, aber es war eben genauso einer aus dieser Neonazi-Clique, die irgendwie in lockerem Kontakt auch mit staatlichen Behörden, nämlich mit der Polizei, stand, eben Listen erstellt hat, und plötzlich lag einer dann eben fast tot auf dem Boden. Ja, auch so ein Teil der bundesdeutschen Geschichte, eben in dem Fall in den 60er Jahren. Damals hat man das Ganze noch nicht Anti-Antifa genannt. Damals waren das einfach Listen von Linken, gegen die man vorgegangen ist. Antifa heißt das zum ersten Mal ausdrücklich in den 70er Jahren. Gemeint ist aber im Prinzip was ganz Ähnliches. In den 70er Jahren gibt es Anfang der 70er, schon 72, einen Text, der den Begriff Anti-Antifa zum ersten Mal ausdrücklich verwendet. Das ist ein Text, der ist damals erschienen in der Zeitschrift Nationen Europa. Die ist heute eingeschlafen. Heute gibt es so ein Nachfolgeprojekt, Zuerst heißt das. Vielleicht kennt ihr es. Aber Nationen Europa war damals eine der wirklich wichtigen Zeitschriften der extremen Rechten in Deutschland. Und da hat dann jemand einen programmatischen Artikel geschrieben, über den ist dann hinterher auch viel diskutiert worden in der Nazi-Szene. Dieser Artikel hieß, Zitat, Plädoyer für einen Anti-Antifaschismus, Zitat Ende. Und da taucht dieses Wort ausdrücklich wirklich zum ersten Mal auf. Also zum ersten Mal meines Wissens. Der Autor schrieb in dem Text, Zitat, von den peitschenschwingenden Antifaschisten, den Sklaventreibern der Neuzeit, werden wir mit Hü und Hott in die Sackgasse getrieben. Der politische Sektor Mitte bis rechts kann also nur wieder sein ihm zukommendes Gewicht zurückgewinnen, wenn er sich ideologisch frei macht und mit den erforderlichen Mitteln zur Wehr setzt. Dazu gehört neben der Immunität gegen den Faschismusbann ein eindeutiges und aggressives Vokabular. Zitat Ende. Und in dem Sinne verwendet er Anti-Antifaschismus. Das ist übrigens ja die Zeit gewesen, als es eigentlich zum ersten Mal wirklich spürbare antifaschistische Kräfte gab. Also Kräfte, sagen wir mal beispielsweise Demonstrationen, wo Leute gesagt haben, da gibt es die NPD. Und die NPD, das ist eine neonazistische Organisation und gegen die muss ausdrücklich als solche vorgegangen werden. Also ein gezieltes Vorgehen gegen neonazistische Strömungen und Parteien und auch andere Organisationen gibt es eigentlich seit dieser Zeit in relevantem Maß. Und genau seit dieser Zeit taucht eben dann auch der Begriff Anti-Antifaschismus auf. Ja, in den 70er Jahren ist der Begriff Anti-Antifaschismus jetzt nicht so der wirklich häufig verwendet wird. Natürlich gibt es auch weitere Organisationen, die irgendwelche Listen von Linken erstellen, die ihnen nicht in den Kram passen. Selbstverständlich gibt es auch weiterhin Gewalt gegen Linke. Der Begriff Anti-Antifa oder Anti-Antifaschismus in einem breiteren Maße taucht dann wieder Mitte der 80er Jahre auf und da dann richtig in der wirklich durchstrukturiert organisierten Neonazi-Szene. Hier ein leider schrottiges Foto, aber es zeigt halt Michael Kühnen in einer recht eindeutigen Pose und seine damalige Clique in den 80er Jahren. Das war die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front, die GDNF. Ja, Michael Kühnen war damals einer der, vielleicht sogar der große Neonazi-Führer in der Bundesrepublik. Und im Umfeld von Michael Kühnen ist dann auch diskutiert worden, in den 80er Jahren wurde auch die Antifa stärker und ist dem Kühnen auf die Nerven gegangen. Der hatte da keinen Bock drauf, genervt zu werden von der Antifa. Und er hat dann, oder auch Leute in seinem Umfeld, haben dann beschlossen, ein Referat für Sicherheit einzurichten. So haben die das genannt, RFS, Referat für Sicherheit. Dieses Referat für Sicherheit hatte folgende Ziele, das haben die beschrieben und schriftlich fixiert, Zitat: Die Feindaufklärung und äußere Sicherheit unserer Bewegung sind wichtige Aufgabengebiete im politischen Kampf. Diese Aufgaben werden vom Referat für Sicherheit übernommen. Wirksame Feindaufklärung schützt die Kameraden vor Angriffen. Ne, man merkt, die haben ein Problem mit Angriffen, also sie haben die Antifa am Hals sozusagen. Schützt die Kameraden vor Angriffen und ermöglicht die Einleitung von Gegenmaßnahmen. Wirksame Feindaufklärung vermittelt den politischen Leitern ein realistisches Bild der jeweiligen Lage und verhindert falsche Entscheidungen. Wirksame Feindaufklärung mindert auch bei Aktionen die gesundheitlichen und strafrechtlichen Risiken der Aktivisten. Langfristige und vorausschauende Feindaufklärung trägt zudem zur Befestigung der Strategie und Taktik der Bewegung bei. Zitat Ende. Also, sie sagen, sie werden irgendwie angegriffen, sie wollen das abstellen und zu dem Zweck wollen sie Feindaufklärung betreiben, eben Anti-Antifa. Ja, das ist der Zeitpunkt, wo diese Neonazi-Organisationen jetzt schon etwas moderneren Typs anfangen, wirklich gezielt auch Materialien zu sammeln. Anfang der 90er, also Materialien über die Linke zu sammeln. Anfang der 90er nimmt das dann einen richtigen Aufschwung. Gutes Beispiel dafür ist Christian Worch, ein Neonazi aus Hamburg, der bis heute noch aktiv ist. Worch hat schon in den 80er Jahren ein Buch geschrieben, da hat er auch irgendwelche Listen reingestellt, Listen von Rechtsanwälten und irgendwelchen anderen Juristen, die ihm nicht so in den Kram gepasst haben. Er hat dann dazu geschrieben, Zitat: Diese Vermutung, dass dies eine persönliche schwarze Liste sei, muss ich zurückweisen, es ist nur eine Dokumentation, Zitat Ende. Also eine ganz beliebte Technik, man dementiert das, was man eigentlich ausdrücken will und sagt, es sei das Gegenteil. Also er sagt, es ist natürlich keine Liste, was ich da hingeschrieben habe, mit der klaren Idee, natürlich ist es eine schwarze Liste, aber wenn er es als eine solche kenntlich machen würde, würde es ihn ja da Angriffen aussetzen. Ja, Christian Worch hat das damals vorangetrieben, hat Anfang der 90er in Hamburg eine Zeitschrift herausgebracht, er hat immer wieder solche Dinge gemacht. Damals hieß eines seiner Projekte Index und diese Zeitschrift Index hat 1992 dann 13 antifaschistische Objekte in Hamburg dokumentiert. Das war ein Infoladen und ich weiß nicht mehr genau, was es noch alles war, aber hat halt da halt abgedruckt. Da und da gibt es eben den Infoladen sowieso Und folgende antifaschistische Einrichtung, die Adresse lautet XY und ja, mit dem Hintergedanken, ihr wisst schon, was zu tun ist. Das boomt Anfang der 90er Jahre richtig. Also es passiert nicht nur in Hamburg, wo Christian Worch es vorantreibt, sondern auch in anderen Orten. Und Christian Worch hat dann gesagt, da kann man vielleicht so eine Art Bündnisstrategie auch draus machen. Da kann man es dann hinkriegen, dass sich die unterschiedlichsten Gruppen und Grüppchen der Nazi-Szene irgendwie doch an einem Punkt zusammentun und gemeinsam arbeiten, weil dass halt die Antifa der große Feind ist, das ist eine Sache, die allen klar ist. Zitat: Nachdem immer mehr Gruppen sich teilweise schon über die bisherigen Organisationsgrenzen hinaus mit Feindaufklärung befassen, stellt sich die Frage nach einer informellen Vernetzung. Aus personellen, finanziellen und technischen Gründen ist es zurzeit wahrscheinlich noch nicht erfolgsversprechend, eine reichsweite Zentralstelle zur Dokumentation und Auswertung des gesamten Anti-Antifa-Materials zu schaffen. Wenn aber eine solche zentrale Vernetzung noch nicht machbar ist, ist eine Vernetzung von unten doch möglich. Zitat Ende. Also er sagt, Anti-Antifa, das ist ein Thema, da sind wir uns alle einig, über alle sonstigen Streitigkeiten in der Nazi-Szene hinaus. Und da können wir uns vernetzen und das sollten wir jetzt auch anfangen. Das ist eine Zeit, wo das tatsächlich boomt. Wie gesagt, ein kleines Beispiel noch, weil der Herr, der hier zu sehen ist, nachher nochmal auftaucht. Rechts auf dem Foto ist Norbert Weidner zu sehen. Norbert Weidner, damals tätig für die FAP, die Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei, eine Partei, die es geschafft hat, tatsächlich 1994 verboten zu werden. Das ist bekannt hier in der Bundesrepublik nicht besonders leicht, dieses Verbot zu schaffen, aber die FAP hat es hingekriegt. Genauso wie auch eine andere Organisation, auch wenn erst später, für die Weidner damals aktiv war, nämlich die Hilfsgemeinschaft für nationale politische Gefangene. Weidner hat also damals so ein Händchen für Organisationen gehabt, die irgendwann mal verboten werden. Er ist in all diesen beiden Organisationen an führender Stelle tätig gewesen. Norbert Weidner hat in Bonn Anfang der 90er Jahre auch die Anti-Antifa aufgebaut. Ich sage das ausdrücklich jetzt dazu, weil Bonn Anfang der 90er Jahre nachher nochmal auftaucht, an der Stelle, wo es dann in Verbindung mit Gestalten wie Weidner recht interessant wird. Ja, Weidner hat damals verschiedene Dinge getan. Er hat unter anderem sich nach Rostock begeben, als dort das Sonnenblumenhaus gebrannt hat, und hat aus Rostock dann eine Karte geschrieben an die Antifa in Bonn. Da stand irgendwas drauf, ich weiß nicht mehr wörtlich, so nach dem Motto: Wir kriegen euch alle aus Rostock. Ja, und er hat ansonsten in seiner Funktion als Anti-Antifa da mitgewirkt an einem Schreiben, das an 100 ausgewählte Personen gegangen ist damals. Da stand dann drin, also es haben tatsächlich da 100 Leute eben einen Brief gekriegt, woraus hervorging, dass die Adressen dieser jeweiligen Leute den Nazis bekannt waren. Und in dem Brief stand drin, Zitat: Im Falle einer gegen uns gerichteten Aktion werden wir die Daten auszuwerten wissen und uns auf die eine oder andere Art bedanken. Zitat Ende. Also eine klare Drohung an Leute, die zumindest nach Auffassung dieser Nazis antifaschistisch aktiv waren. Vielleicht waren sie es auch, vielleicht waren sie es in Einzelfällen auch nicht, aber die Nazis haben sich für solche gehalten. Diese Aktionen, die sich damals, oder diese Anti-Antifa-Tätigkeit überhaupt, die sich damals da so, die damals da so geboomt hat, die hat dann einen gewissen Höhepunkt erreicht, 93-94. 93-94 ist der berühmt-berüchtigte Einblick herausgekommen. Hier das Titelbild, das Ding war eigentlich geplant als eine unregelmäßig, aber immer wieder erscheinende Broschüre, also immer wieder mit neuen Erkenntnissen erscheinende Broschüre. In diesem Einblick, der tatsächlich nur einmal erschienen ist, standen drin die Adressen und sonstige Angaben und Informationen zu 150 Personen ungefähr, zu diversen Objekten, also Einrichtungen. Und der Sinn war völlig klar. Das Ganze war erstmal als ein tendenziell bundesweites Konzept angelegt, und es ist genau das gewesen, wovon Worch damals 2 Jahre zuvor gesprochen hat. Worch hat ja gesagt, man muss das alles vernetzen, irgendwie diese ganzen Anti-Antifa-Aktivitäten, denn diese Anti-Antifa-Aktivitäten sind als Kitt für ein Bündnis für die Nazi-Szene geeignet. Ja, und der Einblick, das war halt der Versuch, so eine Art Bündnis praktisch auch eine Zeitschrift zu geben, so eine Art Anti-Antifa-Zeitschrift, wo eben die gesammelten Erkenntnisse der Nazi-Szene über die Linke, insbesondere die antifaschistische Linke, halt dann verbreitet werden. Beteiligt und auch verurteilt worden ist deswegen übrigens Norman Kempken, also der, den ihr hier in Bayern da am Hals habt. Der ist einer der Anti-Antifa-Aktivisten der ersten Stunde in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik, wenn man so will. Also seit dieser Anti-Antifa-Boom Anfang der 90er Jahre begonnen hat, ist Kempken mit dabei. Das Ganze ist nicht nur auf Deutschland beschränkt. Es gibt es auch in anderen europäischen Ländern. Ich möchte eines nennen, nämlich Österreich. Kleines Beispiel, wirklich tragisches Beispiel, hängt mit der Zeitschrift Die Aula zusammen. Im Titelblatt von der seht ihr hier. Das ist eine Zeitschrift, die ursprünglich so aus dem Burschenschaftermilieu kommt, auch Kontakte wirklich in die Nazi-Szene hat, aber nach wie vor auch eine feste Verankerung vor allem der österreichischen Burschenschafter-Szene. Die Aula hat auch Anfang der 90er Jahre öfter mal über die Linke berichtet, vor allem über die antifaschistische Szene. Das Ganze hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass in den 90er Jahren dann ja Antifa als Strömung wirklich auch stark geworden ist und auch in der Linken eine wirklich immer stärkere Rolle gespielt hat. Und insofern steht auch wiederum Anti-Antifa auch für die Linke als eben Vorgehen gegen eine recht starke Teilbewegung. Ja, die Aula hat auch gelegentlich Texte veröffentlicht über die dann österreichische Linke vor allem, und sie hat im März 1995 dann einen aus ihrer Sicht Coup platzieren können. Sie hat nämlich ein Foto erwischt von einem österreichischen Journalisten, der sehr viel Antifa-Recherche betreibt, auch viel publiziert hat über die österreichische Nazi-Szene, den die Aula deswegen überhaupt nicht mochte. Ja, sie hat ein Foto von ihm platziert, im März 1995 war das. Und im April 1995, also wenig später, wird jemand erschossen. Es ist nicht dieser Journalist gewesen, es ist jemand gewesen, der ihm sehr ähnlich sieht. Der Mord hat stattgefunden in Ried, also einem kleinen Ort in Oberösterreich, genau an einem Tag, wo der erwähnte Journalist als Redner in einer Schule angekündigt war, wo er da einen Vortrag halten wollte, und der Mord ist in unmittelbarer Nähe zu dieser Schule passiert. Österreichische Antifaschisten, Antifaschistinnen gehen davon aus, dass da schlicht und einfach eine Verwechslung vorgelegen hat, dass da jemand den Menschen, er hieß Raimund Friedel, dass der den schlicht und einfach für den Wolfgang Purzeller gehalten hat und ihn umgelegt hat. Jo, das jetzt erstmal soweit zu der ersten oder zu dieser ganz krassen Phase von Anti-Antifa aus der ersten Hälfte der 90er Jahre, wo dieses System praktisch, diese Form von Politik ihren ersten großen Höhepunkt in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik erlebt hat. Und wo Leute wie Norman Kempken eben auch ihre Wurzeln haben. Gut, die Nazis tauchen nachher wieder auf. Jetzt möchte ich kurz eingehen auf ein etwas anderes Milieu, nämlich auf ein Rechtsaußenmilieu, das aber nicht offen narzisstisch ist. Am Beispiel der Wochenzeitung Junge Freiheit gibt es inzwischen an jedem Bahnhofskiosk, kennt ihr vielleicht. Die Junge Freiheit, eine Zeitschrift, die sicherlich nicht, eine Wochenzeitung, die sicherlich nicht neonazistisch ist, die aber klare Bezüge hat auf die Strömung der konservativen Revolution. Und das ist deswegen bemerkenswert, weil diese Strömung der konservativen Revolution eine ganz spezifische Strömung aus den 20er Jahren ist, die eigentlich heute von der Geschichts- und Politikwissenschaft im Rückblick als eine Strömung eingeordnet wird, die zwar nicht rein Nazi gewesen ist, die aber den Nazis den Weg bereitet hat mit vielen wichtigen Sachen. Zum Beispiel der Begriff das Dritte Reich stammt aus dieser Strömung der konservativen Revolution. Den haben die erfunden und nicht die Nazis. Wie gesagt, die Junge Freiheit eben bezieht sich positiv auf einige Gestalten aus dieser konservativen Revolution, gehört also irgendwie auch in diese Strömung hinein. Und die Junge Freiheit ist im Jahr 2007 dazu übergegangen, das Thema Anti-Antifa stärker zu bearbeiten. Angefangen hat das damit, dass der Chefredakteur dass der Chefredakteur Dieter Stein im November sich ausgelassen hat über die gesteigerte Macht des Internets. Also er hat festgestellt, dass es im Internet irgendwelche Kampagnen gibt, dass man da Kampagnen fahren kann. Und er hat gesagt, okay, die Junge Freiheit macht da jetzt auch mit. Die Junge Freiheit geht ins Internet. Entschuldigung, ins Weltnetz natürlich. Und die Junge Freiheit macht im Weltnetz dann eben Anti-Antifa. Und er hat dann da auf der Weltnetzseite der Jungen Freiheit die Frage platziert, Zitat, gibt es in Ihrer Stadt linksextreme Strukturen? Arbeiten beispielsweise örtliche Parteien wie SPD, Grüne oder Linkspartei mit linksradikalen Antifa-Gruppen oder anderen Linksextremisten zusammen? Melden Sie uns das per E-Post. Zitat Ende. Also die Junge Freiheit steigt in Anti-Antifa ein und will wissen, wo gibt es linke Bündnisse. Also Bündnisse, antifaschistische Bündnisse möglicherweise, die eben auch linke Gruppierungen, eben Antifa-Gruppierungen beinhalten. Die Stoßrichtung ist eine doppelte. Die Stoßrichtung ist zum einen diejenige, eine linke Bündnispolitik kaputt zu machen. Nämlich zu erreichen, dass in diese Bündnisse ein Spaltpilz reingetrieben wird, dass nämlich, wenn öffentlich thematisiert wird, dass in irgendwelchen Bündnissen angebliche Linksextremisten und Linksextremistinnen drin sind, dass dann halt die SPD oder die Grünen sagen, oh, mit Extremisten dürfen wir nicht, ne? Also wir müssen dieses Bündnis leider verlassen. Das ist der eine Punkt, dass also da versucht wird, Bündnisse zu spalten. Und der zweite Punkt ist der, dass auch ganz gezielt versucht wird, linke Karrieren, teilweise auch sozialdemokratische Karrieren zu zerstören, also auch Politiker und Politikerinnen letztlich in den Ruin zu treiben, die von der Jungen Freiheit eben als Gegner und Gegnerinnen verstanden werden. Das heißt also, die Anti-Antifa-Politik, die Aufforderung, eben Linke zu melden, damit die Junge Freiheit darüber berichten kann und eben einzelne Linke gezielt attackieren kann, das hat eine doppelte strategische Stoßrichtung. Einmal eben eine linke Bündnispolitik kaputt zu machen und dann eben auch gezielt einzelne Linke zu ruinieren. Ein paar Beispiele, zum Teil sind sie gnadenlos in die Hose gegangen. Entschuldigung, das war der falsche Klick, ich muss es nochmal wegmachen. Ein Beispiel ist die erste große Publikation der Jungen Freiheit. Die Junge Freiheit hat nämlich nicht nur ab und zu Artikel in Sachen Anti-Antifa publiziert, sie hat auch dann eine Broschüre herausgegeben. Die Broschüre hieß Die offene Flanke der SPD und wurde fabriziert von einem gewissen Felix Krautkrämer, der bei der Jungen Freiheit für solche Themen zuständig ist. Die offene Flanke der SPD, das sollte sagen, die SPD arbeitet teilweise in antifaschistischen Bündnissen mit Antifa-Gruppierungen zusammen. Und diese Antifa-Gruppierungen kann man in Extremismusverdacht stellen und dann kann man sagen, die SPD arbeitet mit Extremisten zusammen. Und das ist die offene Flanke der SPD. Das ist das, wo man sie angreifen kann. Na, auch wieder diese Strategie hier, linke Bündnisse unmöglich zu machen. Leider hat der Felix Krautkrämer nicht besonders sorgfältig recherchiert. Er hat zum Beispiel behauptet, dass verschiedene Leute für die linke Szene-Zeitschrift Interim aus Berlin geschrieben hätten, die das nie getan haben. Unter anderem hat er das einer ganz braven Professorin aus Duisburg angehängt, einer Germanistikprofessorin, was sehr ulkig war, dass diese Germanistikprofessorin in der Interim publizieren soll, also eine Szene-Zeitschrift aus Berlin. Das wurde alles weggeklagt. Und die Junge Freiheit musste das hinterher dann auf ihrer Website auch ausdrücklich und breit verbreiten, dass sie da Mist geschrieben hat. Aber es ist nicht alles in die Hose gegangen, einiges hat auch geklappt. Und was geklappt hat, das hing unter anderem mit Franziska Drosel zusammen, hier zu sehen. Franziska Drosel ist am 24. November 2007, also genau die Zeit, als die Junge Freiheit mit ihrer Form von Anti-Antifa angefangen hat, da ist die Franziska Drosel zur Juso-Bundesvorsitzenden gewählt worden. Die Franziska Drosel war auch in der VVN und in der Roten Hilfe, da hat sie auch nie ein Geheimnis rausgemacht. Dann war es so, am 24. November, noch am selben Tag, hat die Süddeutsche Zeitung, ich glaube im Internet geschrieben, dass die Franziska Drosel halt in der VVN und in der Roten Hilfe ist. Am 26. November hat die Junge Freiheit im Internet geschrieben, wir haben recherchiert, wir sind die Kings, wir haben herausgefunden, die Franziska Drosel ist bei der VVN und in der Roten Hilfe drin. Also sie hat überhaupt nichts herausgefunden, sie hat einfach die Süddeutsche Zeitung abgekupfert, aber sie hat halt versucht, einen Skandal draus zu machen und das ist ihr leider gelungen. Denn da sind dann auch andere große Medien drauf angesprungen, erstmal der Fokus, Dann aber auch andere, und es war plötzlich ein großer Skandal, dass die Juso-Bundesvorsitzende in der VVN drin ist. Also ist die Bundesrepublik Kopf gestanden, dass da eine Juso-Bundesvorsitzende mit angeblichen Linksextremisten, Extremistinnen zusammenarbeitet. Es gab einen Riesenskandal, und das hat dazu geführt, dass die Franziska Grosel zumindest aus der Roten Hilfe austreten musste. Das heißt also, sie musste da dann ihre Funktion sein lassen, um den Juso-Bundesvorsitz halten zu können und da nicht eben zurücktreten zu müssen. Ein Erfolg, nicht der Recherche, also nicht der Anti-Antifa-Recherche der Jungen Freiheit, aber doch dieser Kampagne, die die Junge Freiheit da zumindest mit losgetreten hat. Das auf jeden Fall. Also hier kann man eben sehen, wie eine Einzelperson beschädigt worden ist durch so eine Anti-Antifa-Kampagne. Es gibt da immer wieder witzige Geschichten. Also die Junge Freiheit hat mal das AJZ in Bielefeld aufs Korn genommen. Hier seht ihr den Eingangsbereich da vom AJZ in Bielefeld, das ist schlicht und einfach das örtliche Zentrum der örtlichen Linken, sagen wir es mal so. Die Junge Freiheit hat im Februar 2008 in einer knallharten Recherche aufgedeckt, dass im AJZ Bielefeld die Linke ortsansässig ist und dass da auch linke Gruppen sich treffen und immer wieder, und dass die auch und da irgendwelche Gelder irgendwoher kriegen, aber das konnten sie dann schon wieder nicht mehr so richtig beweisen. Sie haben es aber mal vermutet, kann man immer machen. Ja, seitdem macht die Junge Freiheit das immer wieder. Zuletzt hat sie es gemacht mit einem Tagesschau-Redakteur, der die Seite Publikative.org, kennt ihr vielleicht, betreibt. Sie hat versucht, ihn halt anzuprangern, weil er irgendwie auch mit extremismusverdächtigen Medien wie dem Rechten Rand oder die Junge Welt oder jemand zusammenarbeitet, der mal in der Jungen Welt geschrieben hat und ähnliche Geschichten. Also auch hier der Versuch der Jungen Freiheit, halt jemand unmöglich zu machen, der auf tagesschau.de halt über die extreme Rechte berichtet, ne? Und insofern der Nazi-Szene durchaus schadet. Und so jemand zu möglichst zu neutralisieren, das ist was, wo sich eben auch die Junge Freiheit dann dran beteiligt. Man sieht, diese Sachen passen da durchaus beiden in den Kram. Also sowohl der Nazi-Szene, der es natürlich recht wäre, wenn der Patrick Gensing nicht mehr auf tagesschau.de schreiben könnte, als auch eben der Jungen Freiheit, die sich dazu eben bemüßigt fühlt, dafür zu wirken. Hier übrigens noch ein Bild von Felix Krautkrämer, rechts seine Junge Freiheit-Broschüre, die offene Flanke der SPD, die so gnadenlos in die Hose gegangen ist, und links Felix Krautkrämer bei einem Auftritt bei der Burschenschaft Thessalia Prag zu Bayreuth, also hier in Bayern auch, wo er über seine Anti-Antifa-Tätigkeiten berichtet hat. Im burschenschaftlichen Milieu ist das was, was im Moment sehr angesagt ist, dazu auch gleich noch ein bisschen mehr. Gut, ihr merkt an diesem Beispiel, dass die Junge Freiheit auf Patrick Gensing losgeht, weil der über Nazis auf tagesschau.de berichtet. Das ist schon was, das Anti-Antifa-Konzept, das ist was, was irgendwie nicht nur die unterschiedlichsten Strömungen der Neonazi-Szene verbindet, sondern auch die Neonazi-Szene möglicherweise mit der nicht-narzisstischen Rechten. Da steckt durchaus ein Konzept dahinter. Bevor ich dieses Konzept beschreibe, möchte ich kurz noch ein paar Takte zu der Stellung des Staates in diesem Zusammenhang sagen. Die Stellung des Staates ist für dieses Konzept was, was nicht ganz unwichtig ist, wird dann, denke ich, an einem kleinen Beispiel auch deutlich. Ich habe ja vorhin den Bund Deutscher Jugend erwähnt oder diese Nazi-Clique aus Peine, von denen dann einer halt den Dutschke umlegen wollte und auch umgelegt hat. In dieser Nazi-Clique waren ja auch Polizisten drin. Und es ist übrigens auch so, das habe ich schon vergessen zu erwähnen, dass diese Nazi-Clique, über die waren dann plötzlich Erkenntnisse da beim Verfassungsschutz in Berlin. Und der Verfassungsschutz in Berlin hat diese Erkenntnisse nachweislich, das ist später gerichtlich überprüft worden, hat diese Erkenntnisse dann weitergegeben an den Verfassungsschutz in Niedersachsen. Der Verfassungsschutz in Niedersachsen hat sich aber nicht für diese Nazi-Gruppe interessiert. Dieses komische Desinteresse von Verfassungsschutzbehörden, das ist ja was, was auch im Zusammenhang mit den NSU-Geschichten immer wieder auftaucht. Das ist ein ganz merkwürdiges Moment, aber tatsächlich ist es schon da so gewesen, dass eben bei den staatlichen Behörden ein Desinteresse für auch so schwarze Listen da war, also für Anti-Antifa-Aktivitäten der extremen Rechten. Und man kann da sagen, und vielleicht können wir das noch auch mal diskutieren, was da wirklich die Ursachen sind. Meiner Einschätzung nach ist es so, dass es da auf staatlicher Seite jetzt nicht ein offenes Interesse gibt, aber bei einzelnen Teilen der Staatsapparate mag durchaus eine gewisse, sagen wir mal so, die Einstellung vorherrschen, dass da unterschiedliche Extremismen sich gegenseitig bekämpfen und das noch ein geringeres Übel sei, als wenn die Extremisten den Staat bekämpfen. Ne? Also wenn praktisch die extreme Rechte sich mit der aus staatlicher Sicht extremen Linken beschäftigt und die sich dann gegenseitig irgendwie lahmlegen. Das mag vielleicht dieses staatliche Desinteresse in Teilen erklären. Die Absicht, dass eben beide sogenannten Extremismen, der Staat geht da ja von dieser sogenannten Extremismusdoktrin aus, dass es eben eine extreme Rechte und eine extreme Linke gäbe, die beide gleich fatal für die Demokratie seien und deswegen beide bekämpft werden müssen. Diese staatliche Position findet sich bekanntermaßen ja in der Politik der aktuellen Bundesregierung relativ stark wieder, und zwar vor allem bei der Politik von Christina Schröder. Christina Schröder hat 2010 ja gesagt, Zitat, der Extremismus jeglicher Couleur entwickelt sich weiter und entsprechend müssen auch die Präventionsprogramme des Bundes weiterentwickelt werden. Hintergrund ist, dass es ja die Präventionsprogramme gegen rechts gab, also die Bundesprogramme gegen rechts, die vor ungefähr 10 Jahren halt losgetreten worden sind in einem größeren Maßstab, um praktisch zivilgesellschaftliche Aktivitäten gegen Neonazis zu unterstützen, voranzubringen und zu stärken. Und Christina Schröder sagt nun, und diese Politik verfolgt sie eigentlich, seit sie im Amt ist, es gibt ja jetzt zivilgesellschaftliche Aktivitäten gegen rechts, aber es muss auch zivilgesellschaftliche Aktivitäten gegen links geben, also auch Aktivitäten gegen die Antifa, wenn man so will. Insofern die Antifa von Christina Schröder eben als extrem links eingeordnet wird. Und es ist inzwischen tatsächlich so, dass es auch Bundesprogramme gegen links gibt. Das ist nun was wiederum Öffnung in einer gewissen Weise gegenüber den Anti-Antifa-Konzeptionen der Rechten bietet. Denn es ist durchaus denkbar, dass sich Anti-Antifa-Konzepte der äußersten Rechten auch in konkreten Projekten niederschlagen. Also die Junge Freiheit könnte ja beispielsweise ein Projekt starten, zivilgesellschaftliches Projekt gegen Linksextremismus oder sowas, und könnte dann praktisch Gelder beantragen aus den Bundesprogrammen gegen Linksextremismus. Da sieht man, wie diese Flanke da ist, also diese Öffnung praktisch, diese strukturelle Öffnung des Staates für Ansätze einer rechten Politik. Und diese Entwicklung, dass man da eben auch staatliche Ressourcen nutzen kann, möglicherweise, das ist was immer eine Rolle gespielt hat in den oder seit einiger Zeit auf jeden Fall eine Rolle spielt in Überlegungen in den Bündniskonzeptionen der äußersten Rechten mit dem Thema Anti-Antifa, auf die ich jetzt gleich eingehe. Zu diesem staatlichen Vorgehen gegen links noch ein kleines Beispiel. Vielleicht kennt ihr es auch schon, ist ein bisschen älter, Bayern gegen Linksextremismus wird also praktisch eins zu eins übernommen, irgendwelche Portale gegen die Neonazi-Szene und halt gegen links gewendet. Und hier sieht man praktisch, wie der Staat sich gegen die Linke wendet und auch gegen antifaschistische Gruppierungen. Eines der ersten Opfer dieses Portals Bayern gegen Linksextremismus war eine Antifa-Gruppe in Coburg, also meines Wissens jedenfalls. Die haben dort halt sich getroffen, um was gegen die örtliche Neonazi-Szene zu tun. Bis zum Erscheinen dieses Internetportals, als das online gestellt wurde, haben irgendwelche Leute in Coburg da rumgeklickt, haben festgestellt, die örtliche Jugendinitiative gegen Neonazis wird von diesem Portal der bayerischen Staatsregierung als linksextremistisch eingestuft, trifft sich aber im örtlichen Jugendzentrum. 2 Tage später war die Initiative, die Jugendinitiative gegen Neonazis raus aus dem Jugendzentrum, weil extremistisch. Hier, wie dieses Portal da arbeitet, da werden praktisch, vielleicht kennt ihr es auch, das Portal, da werden praktisch Handlungsanleitungen dann veröffentlicht oder auch Anleitungen, woran man überhaupt Linksextremisten erkennt. Und man erkennt sie unter anderem daran, dass sie Gewaltsymbole verbreiten. Zitat: Symbole gegen Rechtsextremisten sind sehr vielfältig. Sie unterscheiden sich zum Beispiel darin, ob lediglich rechtes Gedankengut abgelehnt wird oder auch ein gewalttätiges Vorgehen gegen tatsächliche oder vermeintliche Rechtsextremisten vertreten wird. Das ist nach Ansicht der bayerischen Staatsregierung bei diesen beiden Buttons hier der Fall. Ne? Ihr seht sie, ihr kennt sie sicherlich. Auch rechts die Faust, die ein Hakenkreuz zerschlägt, das ist ein Aufruf zur Gewalt. Und als solches ist nämlich dann das ein extremistisches Symbol. Wer also möglicherweise dieses Symbol irgendwo verwendet, kann jetzt von der bayerischen Staatsregierung als Extremist, Extremistin entlarvt werden. Gut, ja, da sieht man praktisch, wie so ein Vorgehen gegen die Linke insgesamt auch in ein Vorgehen gegen Antifaschisten, Antifaschistinnen mündet. Ein staatliches Vorgehen gegen antifaschistische Kräfte also, praktisch, wenn man so will, eine staatliche Anti-Antifa. Auch das gibt es. Und ich denke, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, mit dem staatlichen Vorgehen, also überhaupt mit der staatlichen Repression und dann auch mit der staatlichen Repression gegen die Antifa, dann glaube ich, muss man jeweils die Kräfteverhältnisse zumindest je nach Bundesland, aber möglicherweise auch noch weiter ausdifferenziert in den Blick nehmen. Denn dieses Vorgehen ist durchaus recht unterschiedlich und teilweise auch taktisch motiviert. Ein kleines Beispiel, das in eine völlig andere Richtung zielt, ist der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen. Der hat eine Weile lang die junge Freiheit beobachtet. Und das hat er getan zu einer Zeit, als Nordrhein-Westfalen von der SPD regiert war und die SPD aber recht breit verankert war, auch durchaus einen starken rechten Flügel hatte, rechtssozialdemokratisch, und als die CDU es schwer hatte und teilweise dann versucht hat, eben ganz rechts außen ihre Stimmen zu fischen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses Rüttgers-Zitat Kinder statt Inder. Also so ein Zitat, was halt auf die extreme Rechte gezielt hat zum Stimmenfang. Rüttgers war nicht derjenige, der eigentlich aus diesem Milieu stammt, aber er hat eben tatsächlich dann versucht, in der extremen Rechten Stimmen zu fischen. Ja, und in dem Fall ist es tatsächlich so gewesen, dass die SPD sehr gerne auch eingeprügelt hat auf die junge Freiheit, denn sie konnte auf diese Weise gleichzeitig auf den Versuch der CDU einprügeln, in diesen rechten Kreisen Stimmen zu fangen. Das war aufgrund der Gesamtkonstellation in NRW damals so, dass es für die SPD taktisch günstig war, dieses Milieu zu beackern, also die junge Freiheit vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen und zu bekämpfen und das auch offiziell zu tun, weil es eben den politischen Spielraum der anderen Seite eingeschränkt hat. Und solche taktischen Manöver, dass man, wenn man bestimmte Milieus irgendwie attackiert, dass man damit auch gleichzeitig die eigene Klientel in der einen oder anderen Weise bedient. Das ist was immer eine Rolle spielt. Wenn also hier in Bayern beispielsweise so ein Vorgehen, so ein staatliches Vorgehen auch gegen die Antifa, wie man es hier an diesem Internetportal da sehen kann, wenn das schon stärker ist als in anderen Bundesländern, was so, glaube ich, in der großen Linie schon zutrifft, dann liegt das, würde ich sagen, auch daran, dass die CSU da schlicht und einfach versucht, praktisch ihr Spektrum im breitesten Sinne halt möglichst von Angriffen freizuhalten und halt Organisationen, die rechte Spektren auch kritisieren, die möglicherweise noch irgendwie Kontakte zur CSU haben, und ihr kennt das ja, also die CSU ist da doch sehr offen für vieles, ja, solche Organisationen eben dann auch anzugreifen und zu schwächen, um praktisch das eigene Milieu so im weitesten Sinne freizuhalten von Angriffen. Gut. Jemand, der sich über diese Bündniskonzepte, über Bündniskonzepte Gedanken gemacht hat, die da möglich sind, ist Hans-Helmut Knütter gewesen. Hans-Helmut Knütter ist vor allem bekannt als Autor dieses Buches, in der Nazi-Szene noch bis heute bekannt als Autor dieses Buches. Das Buch heißt Die Faschismuskeule, ist in den 90ern schon erschienen, aber für die Nazis so eine Art Klassiker. Die Faschismuskeule, dieser Buchtitel, meint so sinngemäß, also die Idee dahinter ist, Knütter ist ein Rechter und Knütter findet rechte Politik gut und dann gibt es aber die Linke und die Linke, die findet Knütter richtig fies, denn die Linke sagt immer, das sind ja alles Nazis, die Rechten. Und Knütter sagt, dabei sind es überhaupt keine Nazis, es sind halt vielleicht irgendwelche Rechten und vielleicht rennen die auch mal, was weiß ich, mit seltsamen Klamotten rum, Uniformen oder sowas ähnliches, aber Nazis sind sie deswegen noch lange nicht. Und die Linken kommen halt immer mit dieser Faschismuskeule, so hat er das ausgedrückt, und hauen damit die ganze Rechte und machen damit eine rechte Politik unmöglich. Und Knütter hat gesagt, wir müssen praktisch den Spieß umdrehen. Was wir machen müssen, ist, die Linke zu bekämpfen, um uns wieder Freiräume zu schaffen. Die Rechte insgesamt muss sich gegen die Linke wenden, um für die Rechte wieder Freiräume zu schaffen. Knütter hat das mal so zusammengefasst in einem programmatischen Spruch. Knütter hat gesagt, das war in einer Rede, die er gehalten hat vor Burschenschaftern. Knütter hat gesagt, hat das verglichen mit einer Faust, auch ein altes faschistisches Symbol übrigens, politische Kräfte mit einer Faust zu vergleichen, hat gesagt, der eine von den Rechten will nicht mit dem anderen, also wie eben fünf Finger getrennt, weil der eine zu extrem ist und der andere einer Sekte angehört, der dritte von den Rechten ist umstritten und der vierte ist von irgendwelchen fragwürdigen Gerichtsurteilen hier vorbestraft und daraus folgt, fünf Finger, die zerstritten sind, sind eben keine Faust. Die Finger können gebrochen werden, die Faust aber nicht. Schließen Sie sich zur Faust zusammen und gehen Sie offensiv im Bündnis gegen den linksextremen Feind vor. Heraus aus den Häusern kämpfen Sie. Zitat Ende. Das war sein Aufruf, sich zu einem rechten Bündnis gegen die Linke, wie er sagen würde, gegen die extreme Linke zusammenzuschließen. Anti-Antifa also praktisch als Bündniskonzept zu nutzen, um die Linke zu bekämpfen. Dieses Konzept entwickelt hat Knütter Anfang der 90er Jahre. Er hat eigentlich angefangen schon in den 80ern, als die Antifa-Bewegung stärker wurde, hat damals über einen CSU-Abgeordneten versucht, im Bundestag dafür eben Bündnispartner und Partnerinnen zu gewinnen. Das ist nicht so richtig gelungen. Es ist ihm aber gelungen, seine Strategie über die Bundeszentrale für politische Bildung zu platzieren, denn er hat für die Bundeszentrale für politische Bildung viele Materialien geschrieben. Und ihr kennt ja diese schwarzen Heftchen von denen, die in jeder Schule eigentlich verbreitet sind. Also die Bundeszentrale für politische Bildung hat schon eine richtig fette Verbreitung. Und über die Bundeszentrale für politische Bildung haben auch Knütters Ideen eine breite Verbreitung erfahren. Knütter hat damals mit diesen Anti-Antifa-Ideen auch Zustimmung im Innenministerium bekommen. Er hat damals fürs Innenministerium Seminare veranstaltet, im Auftrag des Innenministeriums, Seminare für Lehrer und Lehrerinnen, für Redakteurinnen und Redakteurinnen von Schülerzeitungen. Also für Multiplikatoren, Multiplikatorinnen, die sind zu Seminaren gefahren und haben sich da eben Ideen von Knütter angehört, wobei Knütter eben diese Anti-Antifa-Konzepte verfolgt hat. Also eben praktisch die Linke als Feind darzustellen, gegen den die Rechte sich zusammenschließen und kämpfen muss. Wie sich die Spektren dabei verschieben können, konnte man bei Knütter Anfang der 90er Jahre sehen. Er ist 1992 mal in einem Interview gefragt worden, was er denn von den Reps hält, also die Reps, die damals die große Partei der extremen Rechten waren, mit Franz Schönhuber an der Spitze. Die Reps, hat Knütter damals gesagt, nö, die sind nicht extremistisch, auf gar keinen Fall, die sind völlig okay. Dann ist Knütter gefragt worden, wenn die Reps nicht extremistisch sind, gibt es denn dann Extremismus in der Bundesrepublik? Und Knütter hat gesagt, ja, Extremismus gibt es in der Bundesrepublik, bei den Grünen, Anfang der 90er Jahre. Ja, das ist also so, wie sich dieses Extremismus-Spektrum bei Knütter auch verschiebt. Und für ihn ist dann praktisch der Kampf gegen die Linke natürlich auch ein Kampf gegen die Grünen. Hier ein Buch, das Knütter mit herausgegeben hat: Handbuch des Linksextremismus, die unterschätzte Gefahr, wo irgendwelche angeblichen oder tatsächlichen Recherchen über die Linke drin versammelt sind, wo Erkenntnisse verbreitet werden oder auch Fehler verbreitet werden über die Linke, aber die Absicht ist klar, die Linke anzugreifen, und es steht eben immer im Hintergrund dieses Bündniskonzept, das Knütter damals vertreten hat. Dieses Bündniskonzept ist an einer Stelle mal richtig plastisch wirksam geworden. Es ist schon ein paar Jährchen her, aber ich möchte es trotzdem, die Geschichte schildern, denn sie zeigt recht deutlich, wie dieses Bündniskonzept funktionieren kann und welchen Schaden es möglicherweise anrichten kann. Dieses Bündniskonzept ist gestartet worden kurz vor einer Tagung, die im Jahr 2003 stattgefunden hat. Im Jahr 2003 hat der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen eine Tagung abgehalten. Das hier ist der Sammelband, der da herausgekommen ist. Die neue Rechte, eine Gefahr für die Demokratie. Völlig braves Buch, also nichts Spektakuläres drin. Aber die Junge Freiheit hat sich vor der Kampagne da zu Wort gemeldet. Es war so, der Verfassungsschutz in NRW hat sich da mit der Jungen Freiheit beschäftigt, die er damals noch beobachtet hat, also dieser Wochenzeitung, und er hat da Referenten eingeladen. Und ein paar Wochen vorher konnte man in der Jungen Freiheit dann plötzlich lesen, da ist der Referent X eingeladen. Referent X ist aber ein Extremist, denn er ist schon mal bei der Antifa Dortmund Nord als Referent aufgetreten. Daher muss er ein Extremist sein. Interessant war, dass man dann 2 Wochen später eine Anfrage im Bundestag hatte. Im Bundestag können ja Anfragen gestellt werden. Ihr kennt den Mechanismus vielleicht. Da können Fraktionen oder Abgeordnete Anfragen stellen und da muss die Regierung dann darauf antworten. Da fragte dann ein CDU-Abgeordneter, ist der Bundesregierung bekannt, dass der Referent X, der beim Verfassungsschutz NRW auftritt, ein Extremist sein muss, weil er für die Antifa Dortmund Nord referiert hat, bei der Antifa Dortmund Nord. Also genau dasselbe, was in der Jungen Freiheit stand. Kurz danach, die Junge Freiheit schreibt, der Referent Y ist auch ein übler Extremist, denn er hat mal beim AStA in Halle referiert. Also auch, spricht auch schon für sich, ne? Aber gut, wieder eine Woche später, die CSU war es diesmal, stellt eine Anfrage im Bundestag, ist der Bundesregierung bekannt, dass der Referent Y des Verfassungsschutzes NRW ein übler Extremist ist, weil er beim AStA in Halle referiert hat. Genau dasselbe. Nun haben sich damals viele gefragt, wie ist es denn eigentlich? Schreibt die CDU und die CSU, schreiben die jetzt ihre Bundestagsanfragen aus der Jungen Freiheit ab? Es ist tatsächlich wohl nicht so gewesen. Es hat sich herausgestellt bei der Recherche, es gab damals ein Hintergrundpapier. In diesem Hintergrundpapier stand genau dieser Müll drin, dass das Referent X beim Aster Halle und Y sowieso referiert hat. Also genau dieser Unsinn stand da drin. Und dieses Hintergrundpapier ist tatsächlich verfasst worden von einem Menschen mit dem Namen Sebastian Prinz. Sebastian Prinz ist nicht als Person jetzt besonders interessant, aber sein Hintergrund ist richtig interessant. Denn Sebastian Prinz stammt aus einem Milieu, das mit diesem Herrn hier verbunden ist, in der Mitte. Das ist Norbert Weidner. Und Sebastian, na, gutes Foto, das ist echt cool. Und also Norbert Weidner sah eben vorher 1992 noch so aus. Da war er zu seinen FAP-Zeiten. Und das war Anfang der 90er Jahre in Bonn. Auch dieses Foto ist da aufgenommen worden. Und das war die Zeit, als Sebastian Prinz noch, ich weiß nicht, ich glaube, er war 16, 17 damals, Anfang der 90er Jahre. Er war in Köln, ist in Köln aufgewachsen, da in Marienburg, also einem besseren Viertel. Und Sebastian Prinz ist dann des Öfteren auch in Bonn gewesen. Unter anderem ist er gewesen auf Treffen, wo auch FAP-Leute waren, also genau aus dem Milieu von Weidner. Ob Sebastian Prinz Weidner auch da persönlich schon getroffen hat, das weiß ich nicht, aber denkbar wäre es durchaus, denn es ist genau das Milieu von Weidner gewesen, das er da getroffen hat. Sebastian Prinz ist auch damals eingeladen worden zu Veranstaltungen, die ein gewisser Hans-Helmut Knütter durchgeführt hat an der Uni in Bonn. Hans-Helmut Knütter hat an der Uni Bonn, also wie gesagt, dieser Anti-Antifa-Betroffene mit diesem breiten Bündniskonzept, dass Anti-Antifa eben ein Bündniskonzept für die Rechte bis hin zur extremen Rechten sein muss. Ja, Sebastian Prinz war damals da auch dabei. Also Knütter hat einen Arbeitskreis gehabt an der Uni Bonn, der sich genannt hat, ich glaube, journalistische Aktivitäten gegen Links war der offizielle Titel dieses Arbeitskreises. Faktisch war es eben ein Anti-Antifa-Arbeitskreis. Sebastian Prinz hat sich also in diesem Milieu herumgetrieben. Er hat dann angefangen zu studieren, ist Mitglied geworden der alten Breslauer Burschenschaft der Radschecks zu Bonn. Vielleicht kennt ihr sie, wenn ihr gehört habt von dem aktuellen Skandal um die deutsche Burschenschaft. Der Skandal tobt ja seit eigentlich 1,5 Jahren inzwischen. Da spielen diese Radschecks eine ganz maßgebliche Rolle und vor allem eben Weidner spielt da eine führende Rolle in diesem Skandal. Weidner dann eben heute in dieser Funktion als Burschenschafter. Weidner ist in dieselbe Burschenschaft eingetreten wie Sebastian Prinz in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, nämlich auch bei der alten Breslauer Burschenschaft der Radschecks zu Bonn. Ja, und Sebastian Prinz hat seine Burschenschafterkarriere hinter sich gebracht, ist dann weiter gewechselt als Mitarbeiter eines CDU-Bundestagsabgeordneten nach Berlin, hat gleichzeitig angefangen zu promovieren. Er hat irgendwie über ein Anti-Antifa-Thema promoviert, die PDS und die extreme Linke oder sowas, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war so ein Anti-Antifa-Thema halt zu den Menschen, bei denen er promovieren konnte, gleich noch ein bisschen. Ja, und mit seinen Anti-Antifa-Promotionen, die hat mit seiner Anti-Antifa-Promotion, da hat er eben bei offenbar nebenbei Recherchen betrieben, die ihn dann in dieses Papier eingeflossen sind. Das, und da kommt jetzt dieser große Bogen zu seinem Ende, dass eben offenbar, das würde ich zumindest so interpretieren, sowohl der Jungen Freiheit als auch der CDU-CSU-Bundestagsfraktion vorgelegen hat im Vorfeld der Tagung des Verfassungsschutzes in NRW. Dieses Papier, in dem drin stand, dass Verfassungsschutzreferent X beim Asta Halle und so weiter referiert hat. Ja, und so ist es auch erklärlich, dass dieses Papier überall landen kann. Denn Sebastian Prinz als Mitglied einer solchen Burschenschaft und Mitarbeiter eines CDU-Bundestagsabgeordneten hat natürlich, er sitzt praktisch direkt an der CDU-CSU-Bundestagsfraktion dran. Er hat zumindest über seine Burschenschaft und die gesamte burschenschaftliche Szene auch gute Kontakte zur Jungen Freiheit und auch in sonstige rechte Zirkel. Und es ist ihm praktisch gelungen, dieses Bündniskonzept, dieses Anti-Antifa-Bündniskonzept so klammheimlich da zum Wirken zu bringen, indem er nämlich Antifa-Erkenntnisse mit politischen Absichten sowohl in die extreme Rechte weitergeleitet hat, als auch in die CDU. Und beide haben damit Politik gemacht. Und plötzlich hat dieses breite Anti-Antifa-Bündnis funktioniert. Da kann man also an einem Beispiel sehen, wie dieses Anti-Antifa-Konzept funktionieren kann, wenn es für uns schlecht läuft. Ja, gut. Wie gesagt, Weidner hat ja Anfang der 90er in Bonn die Nazi-Anti-Antifa gemacht. Ne? Also der kennt praktisch die wirklich Neonazi-Techniken der Anti-Antifa noch und die fließen dann eben auch in die aktuellen Aktivitäten hinein. Das ist auch deswegen interessant, weil Weidner ja Chefredakteur der burschenschaftlichen Blätter war bis vor kurzem und dieses Heft hier ist unter seiner Redaktion entstanden. Ne? Dieses Heft Antifaschismus, Extremismus von links, Anti-Antifa-Aktivitäten, da taucht dann plötzlich der Anti-Antifa-Aktivist Anfang der 90er Jahre aus Bonn wieder auf, der die Kenntnisse darüber hat, was Neonazis da so tun in dieser Hinsicht, der auch die nicht-neonazistische Szene aus seiner Tätigkeit als Burschenschafter kennt und der da eben auch ja, praktisch so Grundlagen für so ein breites Bündnis schaffen kann. Gut, so eine breite Bündnispolitik kann immer noch eine gewisse Absicherung und Verankerung auch im offiziösen, fast schon staatlichen Bereich finden, unter anderem über die Tätigkeit von solchen Personen wie ihm hier. Eckart Jesse, der große Extremismus-Experte aus Chemnitz. Vielleicht kennt ihr ihn, er ist ein Politikwissenschaftler. Angefangen hat er als Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung, also der SPD-Stiftung. Heute macht er eben beschäftigt er sich mit dem sogenannten Extremismus und arbeitet dann eben sowohl gegen die NPD als auch gegen die Linkspartei. Das wäre so seine Perspektive auf die ganze Sache. Ja, er hat eine Professur in Chemnitz inne. Er hat da natürlich weitreichende Einflussmöglichkeiten, denn so eine Professur bringt schon viele Möglichkeiten mit sich. Unter anderem hat ihm mal die Hans-Seidel-Stiftung ein Promotionskolleg finanziert, über das dann 24 Leute promovieren konnten. Das war 2003, 2004 der Fall. Zu den Leuten, die über dieses Promotionskolleg Geld gekriegt haben, hat übrigens auch Sebastian Prinz gehört, ne? Also der gerade erwähnte Anti-Antifa-Aktivist. Ein anderer, der dazu gehört hat, zu denen, die von diesem Promotionskolleg profitiert haben, ist Florian Hartleb, hier zu sehen als Autor einer Publikation der Konrad-Adenauer-Stiftung. Florian Hartleb kommt auch aus so einem Milieu, das diesem burschenschaftlichen Milieu recht nahe steht. Er hat eine Weile lang mal publiziert in der Jungen Freiheit, hat es aber relativ rasch sein gelassen, weil er gemerkt hat, das schadet seiner beruflichen Karriere. Er hat dann praktisch bei Eckart Jesse den Antiextremismus weitergelernt und Antiextremismus, das heißt auch immer eben gegen die Linke zu promovieren und auch gegen die Antifa zu publizieren. Florian Hartleb hat dann verzichtet auf weitere Veröffentlichungen bei der Jungen Freiheit und hat die Karriere gemacht und ist in diesem etablierten Spektrum gelandet. Andere aus dem Kolleg von Eckart Jesse haben einen anderen Weg gewählt. Michael Böhm zum Beispiel. Michael Böhm hat dann seine Promotion über Alain de Benoist in einer anderen Art und Weise ausgewertet. Er hat unter dem Label gegen Extremismus über einen bekannten extremen Rechten publiziert, nämlich Alain de Benoist, einen der bekanntesten extrem Rechten aus Frankreich, der große Vordenker der Nouvelle Droite in Frankreich. Ja, und er hat das dann positiv gewendet und in der Edition Antaios von dem Institut für Staatspolitik, also einem extrem rechten Think Tank, ein Buch über Alain de Benoist publiziert. Und das war dann gar nicht mal so antiextremistisch, sondern eher sehr interessiert an der Politik, die dieser Mensch da macht. Ja, was da auch noch rauskommen kann, übrigens so ein kleines Beispiel, und da sieht man, wie dann plötzlich eine ganz andere Form von Antifa auch wieder auftaucht. Das Beispiel dafür ist Carmen Everts. Carmen Everts ist relativ unbekannt, ist auch zutreffend so, denn sie spielt keine wichtige Rolle. Sie hat an einem Punkt mal eine wichtige Rolle gespielt, und das war vor inzwischen 5 Jahren, meine ich, 4 oder 5 Jahren muss es gewesen sein. Da gab es in Hessen eine Konstellation im Landtag, dass es möglich gewesen wäre, eine von unter anderem der Linkspartei tolerierte rot-grüne Regierung zu bilden. So war es, glaube ich. Es sollte eine rot-grüne Regierung geben. Auf jeden Fall sicher war die Tolerierung durch die Linkspartei. Das hätte Optionen eröffnet für eine gewisse Form von Öffnung gegenüber linker Politik. Möglicherweise muss man jetzt nicht drüber spekulieren, wie weit das gegangen wäre, ob man das ernst nehmen muss. Das ist eine ganz andere Frage. Aber so aus Sicht von welchen, die so einen Anti-Extremismus-Blick drauf haben und denen auch die Antifa ein Dorn im Auge ist, weil sie als extremistisch gilt. Aus Sicht von solchen wäre so eine mögliche Öffnung gegenüber einer linken Politik natürlich ein Problem gewesen. Und insofern ist es ganz interessant, dass eine der 4 SPD-Abgeordneten, die damals das ganze Projekt haben scheitern lassen, eine gewesen ist, nämlich Carmen Everts, die genau aus dieser anti-extremistischen, wenn man so will, auch anti-antifaschistischen Ecke kommt. Die hat nämlich bei Eckart Jesse promoviert über ein anti-extremistisches Thema. Ja, gut. Das wären praktisch dann die Weiterungen, die dieses Anti-Antifa-Thema nimmt. Eckart Jesse ist jemand, der auch von den staatlichen Apparaten, also beispielsweise von den Verfassungsschutzbehörden, immer wieder zu Rat gezogen wird mit seinen Erkenntnissen über die sogenannte extreme Linke. Da kann man dann sehen, wie über dieses Konzept halt dann wieder die Linke praktisch insgesamt auch geschwächt wird. Gut, vielleicht zum Schluss noch, was meiner Beobachtung nach in letzter Zeit, aber das können wir gerne dann auch noch weiter diskutieren, immer öfter ein Problem wird und vielleicht auch in Zukunft ein Problem bleiben wird. Das ist, was so ein Konzept, wie es anknüpft an die Bündnisstrategie von Hans-Helmut Knütter, dass eben tatsächlich linke Bündnisse angegriffen werden mit dem Einwand, dass in linken antifaschistischen Bündnissen eben auch antifaschistische Zusammenhänge drin seien, die gewalttätig seien in irgendeiner Form oder extremistisch und gegen die man deswegen vorgehen müsse und die man deswegen nicht einbeziehen dürfe, während man stattdessen eben eher breite bürgerliche Bündnisse schmieden müsste. Und das sind dann wiederum Bündnisse, in denen zumindest schon mal die Unionsparteien mit drinne sind. Das sind dann antitotalitäre Bündnisse, also Bündnisse gegen den sogenannten Totalitarismus, über die dann eben antifaschistische Politik gänzlich unmöglich gemacht wird. Zumindest in NRW, also da, wo ich lebe, kann man punktuell mitkriegen, dass diese Strategie gegen die Antifa teilweise zu greifen beginnt. Es gibt da heftige Auseinandersetzungen um diese Strategie. Ich denke, das ist ein Bereich, der auf uns vermutlich noch zukommen wird in einem größeren Maß, aber vielleicht können wir da nachher dann auch einfach in der Diskussion noch weiter drüber sprechen. Gut, damit wäre ich dann erstmal durch. Dann danke euch fürs Zuhören. Dann kommen 5 Minuten Pause und dann diskutieren wir.